Da sie aber zum Volke in solcher Weise redeten, machten sich die Priester heran und der Kommandant des Tempels und die Sädduzäer, im Ärger darüber, dass sie das Volk belehrten und an Jesus die Auferstehung von den Toten verkündeten, und legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam auf morgen. Denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort hörten, wurden gläubig, und es belief sich die Zahl auf 5000 Mann. Es geschah aber, dass am folgenden Tage sich ihre Oberen, Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, ebenso Annas der Hohepriester, und Kaiphas, und Johannes und Alexander, und wer vom hohenpriesterlichen Stamm da war, und sie ließen sie vorführen und forschten: Durch welche Kraft oder durch welchen Namen habt ihr das getan? Hierauf ward Petrus voll Heiligen Geistes und sagte zu ihnen: Ihr Obere des Volks und Älteste, wenn wir heute uns zu verantworten haben wegen der Wohlset an einem gebrechlichen Menschen, durch wen der gerettet ward, so möge euch allen und dem ganzen Volke Israel kund sein, dass in dem Namen Jesus Christus, des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, dass darin dieser gesund vor euch steht. Dieser ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet ward, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen Heil, gibt es doch auch keinen anderen Namen unter dem Himmel, der den Menschen gegeben wäre, dadurch wir gerettet werden sollen. Da sie aber den Freimut des Petrus und Johannes sahen und erfahren hatten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, wunderten sie sich. Sie erkannten sie als Genossen Jesus und zugleich sahen sie den geheilten Menschen bei ihnen stehen, da wussten sie nicht zu entgegnen. Sie ließen sie aber aus dem Synedrium hinausführen und berieten miteinander also, was sollen wir mit diesen Leuten machen? Denn dass ein deutliches Zeichen durch sie geschehen, ist allen Einwohnern von Jerusalem offenbar und können wir nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter verbreite im Volk, so wollen wir sie bedrohen, nichts mehr auf diesen Namen zu irgendjemand zu reden. Und sie riefen sie und befahlen ihnen durchaus nichts verlauten zu lassen noch zu lehren auf den Namen Jesus. Petrus und Johannes aber antworteten ihnen also: Ob es recht ist vor Gott, auf euch mehr zu hören als auf Gott, das urteilt selbst, wir können ja nicht unterlassen davon zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Jene aber entließen sie unter Drohungen, denn sie fanden keinen Weg, sie zu strafen, dem Volk gegenüber, weil alles Gott pries über dem Geschehenen. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an welchem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Nachdem sie aber freigelassen waren, gingen sie zu den Ihrigen und berichteten, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als diese es vernahmen, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, der du hast den Himmel gemacht und die Erde und das Meer und alles was darinnen ist, der du durch Heiligen Geist im Munde unseres Vaters, deines Knechtes David gesprochen hast, was tobten die Nationen und sannen die Völker eitles? Die Könige der Erde sind erschienen und die Herrscher haben sich versammelt, wider den Herrn und wider seinen Christus. Sie haben sich versammelt in Wirklichkeit in dieser Stadt wider deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Völkern Israels, zu tun, was deine Hand und dein Rat vorausbestimmt hatte. Und nun, Herr, achte du auf ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten, mit allem Freimut dein Wort zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet, erbebte der Ort, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und redeten das Wort Gottes frei heraus. Die Menge der gläubig gewordenen aber war ein Herz und eine Seele, und keiner nannte ein Stück von seiner Habe sein eigen, sondern sie hatten alles gemein. Und mit großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus Christus, und große Gunst fiel ihnen allen zu. Es gab auch keine Bedürftigen mehr unter ihnen, die Besitzer von Grundstücken oder Häusern waren, verkauften es, brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen, dann wurde es verteilt an jedermann je nach eines Bedürfnis. Josef aber, der von den Aposteln den Namen Barnabas erhalten, was übersetzt heißt, Sohn des Trostes, ein Levite, Zyprier nach der Herkunft, verkaufte einen Acker, den er besaß, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.